Unter der glänzenden Fassade stand jedoch nicht alles zum Besten in der italienischen Wirtschaft. Steuerhinterziehung war weit verbreitet. Der Süden kämpfte nach wie vor mit seinen chronischen Problemen. Ineffiziente Verwaltung, mangelnde Qualifikation und Bildung und fehlende Investitionen. Überall gab es heruntergewirtschaftete, konzeptlose, unbesteuerte Unternehmen. Süditaliener kauften tüchtig Levi's Jeans und Timberland-Schuhe im Konsumboom. Doch das Geld, das sie ausgaben, kam eher aus der Staatskasse als von einer produktiven Wirtschaft. Die Hauptschuldigen waren die üblichen Verdächtigen: der Staat und das politische System, das ihn verwalten sollte. Die alten Laster, Vetternwirtschaft und Klientelismus wurden schlimmer in den 1980er Jahren. Das Jahrzehnt wurde von einer Fünf-Parteien-Koalition regiert, mit Christdemokraten und Sozialisten im Zentrum, die sich die meiste Zeit um die Futtertröge zankten. Die Parteien und ihre Lager besetzten jede einflussreiche Stelle mit ihren Männern. Von den Ministerien über staatliche Fernsehsender und verstaatlichte Banken bis hin zu den örtlichen Gesundheitsbehörden. Die sogenannte Parteiokratie wurde gänzlich eigennützig, indem sie Politik und Staat von der üblichen Pflicht abschnitt, den Willen des Volkes zu spiegeln und kollektive Dienste zu verwalten. Eine neue Spezies tauchte auf: der Businesspolitiker. Ein Parteifunktionär oder Verwaltungsbeamter, der bei öffentlichen Aufträgen systematisch Schmiergelder einsteckte. Diese Geschäftspolitiker pflegten die Schmiergelder entweder zu veruntreuen oder, weitaus häufiger, sie in Quellen privater Macht zu investieren. Eine Partei oder Parteifraktion, eine Clique aus Freunden oder Freimaurerbrüdern. Sobald gelegentliche Ermittlungen das Thema Bestechlichkeit in die Schlagzeilen brachten, taten sich die regierenden Klassen zusammen und bezichtigten die Richter der Parteilichkeit. Im Süden, aber nicht nur dort, war dieses neuerdings heruntergekommene politische System leichte Beute für die Drohungen und Winkelzüge des organisierten Verbrechens. In der ethikbefreiten Welt der Parteiokratie wurden kriminelle Organisationen nur eine weitere Lobby, die es zu bestechen galt. Das organisierte Verbrechen hatte sich unentbehrlich gemacht. Die Grenze zwischen illegalen und legalen Geschäften wurde fließend. Im Bausektor war die Grenze kaum noch zu erkennen. Camorristi waren Neulinge im Bauwesen, doch zu Beginn der 1980er Jahre besaß jeder größere Clan bereits eine eigene Zementfabrik. Schmiergeldzahlungen wurden zur Routine, ebenso die Vergabe lukrativer Aufträge an Subunternehmer. Der italienische Staat schien in den Straßen die Kontrolle verloren zu haben. Sein Machtmonopol befand sich in der Hand von Gangstern, die einen Großteil Süditaliens und Siziliens in einen blutigen Sumpf zerrten. Früher lautete die Frage: wann ist das alles zu Ende? Jetzt fragte die Presse: wann sind wir am Tiefpunkt? Die Antwort lautete: noch nicht. In ganz Kalabrien bekriegten 'Ndranghetisti in den 1980er Jahren sich gegenseitig in einer schier endlosen Folge lokaler Revierkämpfe. Am 11. Oktober 1985 explodierte in Villa San Giovanni, einem hässlichen Fährhafen nördlich von Reggio, ein mit Dynamit vollgestopfter Fiat 500 und riss 3 Menschen in den Tod. Die Zielperson, der lokale Boss Antonio Imerti, auch Nanu Feroce, grimmiger Zwerg genannt, überlebte. Doch das kriminelle Kräftegleichgewicht vor Ort, das seit dem Ende des vorangegangenen Krieges im Jahr 1976 bestanden hatte, war zerstört. Im ersten 'Ndrangheta-Krieg war Paolo De Stefano zum Oberboss in der Stadt Reggio Calabria und Umgebung geworden. De Stefanos Autorität in der Stadt war von den regionalen Institutionen der 'Ndrangheta abgesegnet worden. Er lebe, um Gerechtigkeit zu üben, prahlte er vor einem seiner Leutnants, denn er sei der bewaffnete Gesandte der Madonna von Polsi, die sich seiner bediene, um den ehrlosen und intriganten Abschaum in der 'Ndrangheta auszulöschen. De Stefano hatte versucht, den grimmigen Zwerg zu töten. 2 Tage später fuhr er auf seinem Motorrad durch Archi, das schäbige neue Stadtviertel in Reggio Calabria, das seine Festung war, als die Killer ihn einholten. Nach Paolo de Stefanos Tod zerfiel die Unterwelt in Reggio Calabria erneut in zwei Lager und stürzte sich in einen sich schier endlos hinziehenden Kampf. 6 Jahre vergingen. Und 600 Leben wurden ausgelöscht, ehe im zweiten Drangheter Krieg ein Kompromiss gefunden wurde.